Ich hab's dir nicht gesagt, du hast mich auch nie gefragt. Doch der Tag kommt heran, dass ich länger nicht bleiben kann. Es war schön, ja, es war wunderschön. Und doch lass ich dich allein, denn es muss ja sein. Wo auch immer ich bin, hab ich doch nur dich im Sinn. Und der Tag kommt heran, den ich heute schon beschreiben kann. Er wird schön, ja, er wird wunderschön. Ich bin bald, bald wieder hier, das verspreche ich dir. Hey, kleine Linda, du wirst traurig sein. Schön, ja, es wird wieder schön, denn ich bleib.